N-Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 3. Maria Barlow. Die Richter waren ratlos, die 1811 über zwei schottische Lehrerinnen urteilen mussten, die unzüchtiger Handlungen angeklagt waren. Gab es so etwas überhaupt? Eine Schülerin, die mit der einen Lehrerin das Bett geteilt hatte, was niemand anstößig fand, war regelmäßig aufgewacht, weil sich die andere Lehrerin nachts auf diese gelegt und... Du bist an der falschen Stelle. Ich weiß. Warum tust du es dann? Weil es Spaß macht. Doch selbst solche Zeugnisse geteilter Lust zweier Frauen überzeugten die Richter nicht. Nach 8 Jahren höchst diskret geführten Prozesses durch verschiedene Instanzen sprach das House of Lords Marion Woods und Jane Peary 1819 frei. Trotz aller Anzeichen stellte das oberste Gericht fest: Das angebliche Verbrechen gibt es gar nicht. Am 24. August 1824 begab sich Anne Lister auf Reisen nach London und Paris. Sie nahm die Postkutsche und erreichte London nach nur 1,5 Tagen. Anne wollte ein Zuchthaus kennenlernen, in dem die Gefangenen neuerdings in 10-stündiger monotoner Bewegung eine Tretmühle in Gang halten mussten. Um das Cold Bath Fields Prison besichtigen zu dürfen, wurde sie bei den Behörden vorstellig, die sich sehr über den ungewöhnlichen Antrag und die nicht weniger ungewöhnliche Antragstellerin wunderten. Doch Anne Lister ließ sich nicht abwimmeln. Es könne doch in einem Zuchthaus der Hauptstadt nichts Anstößiges oder Ungehöriges geben. Nichts, das eine Frau unter der striktesten Wahrung von Anstand und Sitte nicht in Augenschein nehmen dürfe. Als sie schließlich in das Gefängnis eingelassen wurde, in dem 350 Männer, Frauen und Kinder Strafarbeit leisteten, probierte sie die Tretmühle selbst aus. Ich machte 2 oder 3 Minuten mit und kann nichts dagegen vorbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schädlich ist. In Paris logierte Anne in der Pension von Madame de Boeuf. Place Vendôme, Ecke Rue de la Paix. Die vornehmlich englischen Gäste des Hauses begegneten Anne mit Neugier, da die Times und in der Folge auch andere Zeitungen von ihrem Besuch in der Tretmühle berichtet hatten. Scheinbar eilt mir schon der Ruf voraus, ein Original zu sein. Anne ließ ihren fragenden, neugierigen Blick schweifen, der auf der hübschen kleinen Figur von Mrs. Maria Barlow haften blieb. Oder besser gesagt, genau auf ihrem Busen. Das für sie noch kommt. Ihre Augen blitzten, als sie mich sah. Und sie fürchtete offensichtlich, noch jemand könne kommen, denn sie wollte mich tätatät für sich. Ach du Schöne, lass mich deine feuchte Möse heftig lecken. Und ach, öffne deine Beine und ich will. Ich will auch gerne hören, deine feuchten Höhle klang. Und ich finde, betörend, machst du dich für andere lang. Sie macht mir Komplimente für meine Talente und meine angenehme Art. Und ich schmeichle ihr zart, sie sei so ladylike und hübsch. Sie war bald 38 Jahre alt, also 4,5 Jahre älter als Anne, stammte von Guernsey und war nicht unglücklich mit einem Lieutenant Colonel Barlow verheiratet gewesen, der jedoch schon 1812 in der Schlacht von Salamanca gefallen war. Ihre 13-jährige Tochter Jane besuchte in Paris die Schule, weshalb Mutter und Tochter seit einem Jahr in der Pension lebten. Routiniert und ohne selbst zu wissen, warum, fange ich an, mit ihr zu schäkern. Aber ich glaube, ihr ist das nicht bewusst. Sie weiß auch nicht, warum sie anfängt, mich zu mögen. 10 Tage später fand Anne Mrs. Barlow jedoch eitel bis zur Dümmlichkeit und begrüßte erfreut einen neu eintreffenden Gast im Haus, die 25 Jahre alte Mademoiselle de Saint. Schon bald turtelte ich noch und nöcher mit ihr. Das stieß Mrs. Barlow auf, die gerne meine ganze Aufmerksamkeit für sich hätte. Sie hänselt mich wegen meiner Unbeständigkeit und macht mir doch hier und da große Komplimente. Im Beisein von 2 attraktiven Frauen lief Anne zu großer Form auf. Am Abend quasselte ich drauf los und schäkerte mit Mrs. Barlow. Das ließ Mademoiselle de Saint nicht unkommentiert. Sie reden mit ihr ja wie mit mir. Nein, mit jedem Menschen bin ich anders. So, so. Das schien sie zu besänftigen. Glaubt, ich nehme sie ernst und spiele nur mit Mrs. Barlow. Alle sind auf meine Aufmerksamkeiten eifersüchtig. Mit Vergnügen heizte Anne die Konkurrenz zwischen den beiden Frauen an und wagte sich am nächsten Abend ein Stück weiter. Pulse gefühlt, verfehlte den von Mademoiselle de Saint mehrfach, mit Absicht. So, so. Wären Sie ein Mann, wüsste ich nicht, wo das noch enden soll. Dann hätte Madame de Bois wohl recht und ich wäre noch vor Ablauf des Jahres verheiratet. Bestimmt mag sie mich. Auch Mrs. Barlow hat sich heute besonders bei mir eingeschmeichelt, sagte mehrfach, sie sei eifersüchtig, nahm im Sitzen meine Hand und sah mich an, als könne sie mich lieb haben. Scherzend nannte sie mich ihren Beau. Zum Abschied reichte Mademoiselle de Saint Anne erst die Hand. Dann verabschiedete sie mich auf Französisch. Hauchte also 3 Luftküsse neben Annes Wangen. Und dann auf Englisch. Gab ihr also einen richtigen Kuss. Eine solche Vorlage ließ sich Anne nicht entgehen. Ich küsste sie sofort zurück mit etwas mehr Druck der Lippen und sagte, und das ist Yorkshire. Nach diesem kleinen Sieg von Mademoiselle de Saint ging Mrs. Barlow andern Tags in die Offensive. Zu den Dingen, derer Marie Antoinette angeklagt wurde, gehörte auch, sie habe Frauen zu sehr gemobbt. Davon habe ich ja noch nie gehört. Wie denn das und zu welchem Zweck? Ich glaube nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich sage Ihnen nichts, was Sie nicht schon wissen. Am nächsten Tag schlug Anne zusammen mit Maria Barlow, die behauptete, es werde auch in der Heiligen Schrift erwähnt, Paulus Brief an die Römer auf. Und deutete auf den Vers mit den Frauen, die den natürlichen Brauch verließen und so weiter. Dachte ich bei mir, du bist aber ein raffiniertes Stück. Ich bin nicht so besonnen und kalt, wie Sie meinen. Ich sagte, ich hätte mich oft gefragt, was eigentlich genau Hamm verbrochen habe. War es nicht Sodomie? Ich habe keine Ahnung. Sie will ganz gewiss etwas von mir. Sagt mir, ich kenne sie nicht, wie sehr sie lieben könne und so weiter. Ich muss wirklich auf der Hut sein. Was hat das zu bedeuten? Hat sie sich in mich verliebt? Eine Witwe und Mutter? Mit Mademoiselle de Saint bin ich besser dran. Doch die wurde ernsthaft krank und musste das Bett hüten. Anne und Mrs. Barlow besuchten sie gemeinsam. Während wir bei ihr saßen, schob ich meine Hand unter Mrs. Barlows Unterröcke bis fast zum Knie hoch. Schließlich flüsterte sie, noch nicht. Kaum hatte Maria Barlow Anne Lister zum Handeln gebracht, entzog sie sich. Anne vermutete, sie fürchte sich vor dem Gerede in der Pension und schlug ihr daher vor, eine kleine Reise zu unternehmen, auf der wir 5 oder 6 Nächte unterwegs Zimmer und Bett teilen müssen. Dann müssten Sie sich doch entspannen können. Ich hoffe nicht. Schließlich ließ Anne die Maske fallen, die Maria immer schon als solche erkannt hatte, und erzählte von Eliza Rain. Sagte, dass alles natürlich war, hatte viel darüber nachgedacht, mich mit Anatomie beschäftigt und so weiter, konnte keinen Grund finden, mich selbst nicht verstehen. Alles in mir angelegt, nicht äußerlich, körperlich. Nicht zu verwechseln sei ihre natürliche, spielzeuglose Art mit der Sapfischenliebe. Ich halte sie für künstlich und sie unterscheidet sich stark von meiner Liebe. Sie würde mir keine Lust bereiten. Fragte, ob sie mich verstehe. Nein. Ich sagte, ich wisse von ihrer Art her, dass sie mich verstehe, was sie nicht abstritt. Sie kennt also den Gebrauch eines... Selbst in Geheimschrift ließ Anne Lister in ihrem Tagebuch das entscheidende Wort aus. Damit Mrs. Barlow nicht etwa Lust auf die sapfische Liebe bekam, erzählte ich die Geschichte von der Schülerin in Dublin, die ärztlichen Beistand gebraucht hatte, um das Ding wieder herauszubekommen. Maria Barlow blieb ambivalent. Wochenlang behauptete sie, ich suche nichts als Freundschaft. Gab gleichzeitig jedoch zu, auch ich habe mich ein bisschen vernarrt. Als Anne Maria spät nachts besuchte und ich mich über sie beugte, rutschte das Mieder meines neuen Kleids links ein bisschen heraus. Sie griff mir in den Ausschnitt, bis fast zu meiner Brustwarze, die sie offenbar anfassen wollte. Sie musste das Polster gefühlt haben, machte aber keine Bemerkung. Ich ließ sie gewähren und sagte nur, das würde ich auch gerne bei Ihnen tun. Als ich ihr gute Nacht sagte, ließ sie mich still meine Arme um ihre Taille legen und sie sanft umarmen und sehr sanft küssen. Ihren rechten Schenkel fühlte ich ein bisschen zwischen meinen Beinen, was sie noch nie zugelassen hat. Notierte Anne für den 3. November 1824 und konnte eine Woche später festhalten, wenn ich sie küsse, schmiegt sie sich jetzt näher an mich. Aber so wie meine Erregung deutlich wird, entzieht sie sich mir. Andern Tags besuchte Maria Anne auf ihrem Zimmer. Ich küsste und liebkoste Mrs. Barlow auf meinem Schoß, bis ich einen regelrechten Anfall von Leidenschaft hatte. Meine Knie und Schenkel zitterten, mein Atem und alles zeigte ihr, wie es um mich stand. Ich schmiegte mich an ihren Busen und tat, als ob ich schliefe, fuhrwerkte aber weiter an ihr herum und rieb oberflächlich ihr Fötzchen. Rubbing the surface of her queen. Dann versuchte ich mehrfach, meine Hand unter ihre Unterröcke zu schieben, was sie aber zu verhindern wusste. Sie lehnte sich jedoch an mich und schlug so die Beine übereinander, dass ich von hinten an sie rankam und sie über ihren Unterrücken so befummelte, bis ich sie offensichtlich etwas erregt hatte. In diesem Moment schreckte uns Mademoiselle de Sens Kammerjungfer auf, die an die Tür klopfte und Anne einlud, ihre Herrin zu besuchen. Anne rief durch die verschlossene Tür. Es tut mir leid, ich bin unpässlich. Ich habe so starke Kopfschmerzen. Tatsächlich war ich so erregt, ich konnte mich nirgends blicken lassen. Kannst du mich nicht ein bisschen lieb haben, wo ich dich doch so sehr liebe? Wenn du mich gar nicht liebst, kann ich dir unmöglich verzeihen. So mit den Gefühlen einer anderen zu spielen, ist zu grausam. Maria sieht man ihre 38 Jahre an. Ihre Haut und ihr Teint sind schlecht. Mir war das die ganze Zeit bewusst, als ich sie küsste, und ich dachte, das ist nichts für immer. Angesichts von Maria Barlows anhaltendem Widerstand erweiterte Anne Lister die Funktion ihres Tagebuchs. In umständlicher Ausführlichkeit beschrieb Anne Zentimeter für Zentimeter, wie weit sie wo gekommen war mit ihren Händen, ihren Lippen, ihrer Zunge. Bekam schrittweise meine linke Hand an ihr Fötzchen. Und sie drehte sich so, dass ich nach und nach sehr bequem tasten und hantieren konnte. Ich schob ihr Kleid hoch, aber mit einer Hand hielt sie ihre Unterröcke fest. Ab und an hielt ich inne und fühlte ihren Puls nach und wartete ab, bis sie sich meine Hand entgegenhob. Zwei- oder dreimal. Allmählich öffnete sie ihre Schenkel und ich konnte sie so gut und deutlich fühlen wie über ihren Unterröcken eben möglich und spürte ihre Erregung. Ich küsste sie heiß und hielt sie fest im Arm. Sie sagte, beherrsch dich, stand auf und ging zur Tür. Ich folgte ihr. Da sie etwas zögerte, drückte ich mich dicht an sie und versuchte, meine Hand unter ihren Rock zu bekommen. Sie ließ es zwar nicht zu, doch merkte ich, dass sie etwas erregt war, was mich noch mehr erregte. Sie wurde allmählich heiß und ließ mich ran. und ich griff fest mit meiner linken Hand zu, während ich sie mit der rechten gegen die Tür drückte. Dabei küsste ich sie tief und leidenschaftlich mit meiner Zunge in ihrem Mund und erregte sie ganz sicher nicht wenig. Als alles vorbei war, drückte sie ihr Taschentuch auf die Augen und vergoss ein paar Tränen. Du bist an solche Sachen gewöhnt. Ich nicht. Ich protestierte und erklärte, ich sei nicht so verdorben, wie sie denke, und eine solche Ungerechtigkeit betrübe mich tief und so weiter. Ich liebe dich von ganzem Herzen und würde alles für dich tun. Hast du mich auch ein bisschen lieb? Das weißt du doch. Als sie ging, war ihr Gesicht erhitzt, ihre Frisur verstrubbelt und sie selbst so erschöpft, als ob wir uns vereinigt hätten. Maria Barlow suchte keine beiläufige Entspannung. Die Mutter einer in wenigen Jahren heiratsfähigen Tochter musste verantwortlich handeln. Als Anne sie am Kaminfeuer zum Sohn so vielten Mal fragte, ob ich nicht hoffen dürfe, sie mir noch lieber zu machen, antwortete Maria, nein, niemals, bis wir verheiratet sind. Oh. Und kann ich dich zu einem Vorgeschmack überreden? Sie sagte, ich solle sie verlassen und mir erst darüber klar werden, ob ich wirklich mit ihr glücklich werden könne oder nicht. Nichts lag Anne ferner, die mit Mariana Lawton und Isabella Norcliffe seit rund 12 Jahren 2 Ehen nebeneinander führte. Wie ich sie getäuscht habe. Warum habe ich das bloß gemacht? Die Arme. In Paris bekam Anne die Möglichkeit, sich in die Behandlung von Guillaume Dupuytren zu begeben, Chefarzt des Krankenhauses Hôtel de Dieu sowie Leibarzt von Louis dem 18. und Charles dem 10. Ihm erzählte Anne die Geschichte ihres Leidens so, als sei sie Mariana und mit Charles Lawton verheiratet. Hat er sich mit anderen vergnügt? Ja, zuerst mit Mägden im Haus. Aviez-vous des rapports fréquents? Einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen? Ja, zuerst ungefähr so oft, dann alle 14 Tage, später einmal im Monat, bis ich auf einmal krank war und seitdem nicht mehr. Wie lange verheiratet? 8 oder 9 Jahre. Hat er keine Lust? Er zeigt keine. Schlafen Sie zusammen? Ja. Hat er keine Erektion? Nein. Hat er Ihnen Lust bereitet? Beaucoup. Guillaume Dupuytren war ein bedeutender Chirurg und Wissenschaftler. Doch seine Behandlung trieb Anne an den Rand der Erschöpfung. Quecksilbersalbe galt bis ins frühe 20. Jahrhundert als probates Mittel gegen Frauenleiden und gegen Syphilis, die sich Anne jedoch so wenig wie Gonorrhoe zugezogen hatte, weil beide Krankheiten bei lesbischem Sex nicht oder kaum übertragen werden. Die Forschung hat seit Dupuytrens Zeiten diesbezüglich wenige Fortschritte gemacht. Von allen sexuellen Spielarten ist die zwischen Frauen bis heute die medizinisch am wenigsten erforschte. Annes Krankheitsbild mit Juckreiz und anhaltendem Ausfluss deutet auf Trichomonaden hin. Im Gegensatz zu anderen Geschlechtskrankheiten werden die Geißeltierchen leicht von Frau zu Frau übertragen. Männer bemerken den Befall nicht einmal. Heute wäre Anne Lister durch Antibiotika innerhalb einer Woche geheilt. Sie wurde jedoch von ihrem französischen Arzt durch Diät und Bäder geschwächt und mit Quecksilber vergiftet. Ich sehe allmählich blass und krank aus und fühle mich am Abend immer schlechter. Hab auch öfters Brechreiz. Nach einem Monat hatten ihre Kräfte stark abgenommen. Die Quecksilbersalbe führte zu ausgiebigen Blutungen. Ich saß oft auf dem Topf und blutete wie ein abgestochenes Schwein. Die Pension am Place Vendôme hatte sich als zu beengt erwiesen. Anne überredete Maria daher, für den Rest ihres Paris-Aufenthaltes eine eigene gemeinsame Wohnung zu mieten. Ich habe trotz allem zurzeit keine ernsthaften Absichten, obwohl ich sie verführe. Oh, ist das furchtbar. Mit dem Umzug in die gemeinsame Wohnung wurde Maria dann so frei, wie Anne gehofft hatte. Sie ist jetzt ziemlich entspannt mit mir. Zu Annes Verwunderung verhielt sich ihre nette kleine Bettgefährtin aktiver als ihre bisherigen Liebhaberinnen. Während Mariana und Anne sich etwa beim Ankleiden nur verstohlen gegenseitig betrachteten, saß Maria beim Feuer und sah mir zu, wie ich das Quecksilber von meinen Schenkeln wischte, mich wusch und anzog. Sie bewunderte meinen Körper, seine jünglingshafte Schönheit und fand, Ich sei sehr gut gebaut. Die größte Überraschung erlebte Anne nach einer besonders leidenschaftlichen Nacht. Wir schlummerten hinterher noch eine Weile. Und als ich dann aus dem Bett wollte, fasste sie mir auf einmal ans Fötchen. Touching my queer. Ich fuhr zurück. Du erschreckst dich nur, weil du noch Jungfrau bist. Das muss sich ändern. Ich kann dir Erleichterung verschaffen. Das gefiel mir gar nicht und ich sagte, sie verblüffe mich. Bist du verärgert? Nein, nur erstaunt. Ich merkte jedoch, dass ich mich ihr nicht verständlich machen konnte und ging nicht weiter darauf ein. Anne Listers privates Wort für die weiblichen Genitalien, queer, lässt englische Muttersprachlerinnen stutzen. Es scheint eine Verballhornung des Wortes quim oder quem zu sein. Dessen deutsche Entsprechung ist der vergleichbar alte und drastische Ausdruck Fotze. Dass sich Anne Listers Vokabel jedoch nur aus dem Zusammenhang erschließt und daher sprachlich nicht schockiert, sei für queer Goethes Diminutiv aus den venezianischen Epigrammen entlehnt. Endlich bringt sie das Züngelchen noch ins zierliche Fötzchen. Das Adjektiv queer bedeutete zu Anne Listers Zeit seltsam, komisch, falsch. Sie selbst benutzte das Wort häufig auch in diesem Sinn. Tante Anne nannte ihre Nichte einmal so. You are a queer one. Sie konnten nicht ahnen, dass ausgerechnet Anne Listers heimlicher Ausdruck für das Zentrum der weiblichen Lust im späten 20. Jahrhundert zum Oberbegriff für Lesben und Schwule, Bisexuelle und Transidente wurde. Während Anne stets zum Fötzchen ihrer Partnerin vordringen wollte, wehrte sie sich gegen Maria Barlows Vorstoß. Marias Lust, in sie zu dringen, stieß Anne ab. Macht mich zu sehr zur Frau. Anne hatte sich in 20 Jahren intensiver sexueller Aktivität noch von keiner ihrer Liebhaberinnen penetrieren lassen. Diese Rolle im Bett war ihr vorbehalten. Sie hielt sogar noch ihr Jungfernhäutchen für intakt. Bei ihrer gynäkologischen Untersuchung durch Dupuytren hatte ich nur Angst, er würde herausfinden, dass ich gar nicht verheiratet bin. Aber das merkte er dann gar nicht. Was also ließ Anne Lister beim Sex mit sich machen? So ausführlich sie in ihren Tagebüchern ihre sexuellen Aktivitäten beschreibt. Ins Visier nimmt sie dabei nur ihre Partnerinnen. Dennoch lässt sich manches erschließen. Vor einem Wiedersehen mit Isabella Norcliffe hatte Anne sich etwa einmal ausgemalt, welche Art Küsse sie mir schenken wird. Anne ließ sich also von ihren Liebhaberinnen zwar nicht penetrieren, aber anfassen und befriedigen und kannte mehr als eine Stellung. Einen Hinweis auf eine konkrete Spielart ergibt sich ausgerechnet aus Marianas, Annes und Isabellas Erkrankung. Trichomonaden werden von Schleimhaut zu Schleimhaut übertragen. Noch wahrscheinlicher werden Trichomonaden von den Mundschleimhäuten an Klitoris, Venuslippen und Scheide der Partnerin weitergegeben. Da Anne sich bei Mariana ansteckte und Isabella bei Anne, muss die jeweils Infizierte die Partnerin oral befriedigt haben. Küsse bedeuten in Anne Listers Tagebüchern also nicht nur Sex im Allgemeinen und Orgasmen im Besonderen, sondern sind teilweise wortwörtlich zu nehmen als Oralverkehr. Als Mariana später Annes Liebschaft mit ihrer Schwester Nance herausbekam, fragte sie besorgt, ob ich wirklich bis zum Äußersten gegangen war und verlangte mein Ehrenwort, das nicht. Ich gab es ihr. Was hätte ich anderes tun können? Aber ich gab zu, alles getan zu haben, außer wirklich zu küssen. I had done all but absolutely kiss. Kiss. Anne lebte mit fast 34 Jahren zum ersten Mal mit einer Frau in einer eigenen Wohnung zusammen und erhoffte sich ungestörten Sex mit meiner Kleinen. Verwundert musste sie feststellen, dass Maria ihre Selbstinszenierung als Kavalier spielerisch zwar mittrug, im Alltag aber ignorierte. Maria verbirgt gar nicht, dass sie mich für eine Frau hält. Sie redet mit mir über Annes Menstruation, die Anne als lästigen Besuch meiner Cousine umschrieb. Ich habe Damenbinden vor ihren Augen zum Trocknen aufgehängt. Und wie sie mich anfasst und so weiter, ich mag das alles nicht. Mariana dagegen scheint das alles nie wahrzunehmen. Empfand Anne ihre Beziehung zu Maria als zu lesbisch? Maria träumte in ihren Flitterwochen von einer dauerhaften Ehe. Schon in der ersten Nacht deutete sie an, was sie alles opfere. Sie meinte vermutlich ihre Tugend. Ich würde alles für dich aufgeben. Shipton, meine Freunde, alle meine Aussichten. Kaum hatte ich das gesagt, beschlich mich ein ungutes Gefühl der Unaufrichtigkeit. Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich immer lieben. Ja, solange du kannst. Ich würde dich heiraten, wenn ich könnte. Eine unkluge Verbindung. Mrs. Barlow hat keine Freunde, die mich irgendwo vorteilhaft einführen könnten. Sie hat kein Geld, dafür aber Jane. Von daher habe ich nie ernsthaft daran gedacht, mich an sie zu binden. Um sie für mich einzunehmen, habe ich mich zwar wie ein Schuft verhalten, aber ich hielt Mrs. Barlow eben für durchtrieben. Zwei Verehrer bemühten sich um Maria Barlow. Solange Marias Widerstand nicht gebrochen war, hatte Anne ihr ins Ohr geflüstert: Heirate nicht. Bleib bei mir. Nach nur 9 eher durchwachsenen Tagen gemeinsamen Lebens bat Anne Maria, ihr eigenes Wohl zu bedenken und deutete so zart wie möglich an, dass meine Lebensumstände unsicher seien und ich sie keinesfalls fesseln und eine Ehe ihrerseits verhindern wolle. Die Arme. Tränen rannen ihr still die ganze Zeit die Wangen hinunter. Bleib bei mir. Ich begreife kaum, warum ich mich auf sie eingelassen habe. Wie wird das nur enden? Ich fürchte, das ist die übelste Geschichte, in der ich mich je befunden habe. Und so schrieb Anne Maria einen pathetischen Brief, in dem sie ihr zuredete, Mr. Bell zu heiraten. Wortreich prophezeite sie ihr, dass sie Mr. Bell lieben lernen werde und betonte ihren eigenen großen Verzicht. Der Brief wird seinen Zweck erreichen. Ich habe viele Tränen über ihn vergossen. Ich weiß auch nicht, aber mein eigener Stil rührt mich. Sie wird das auch merken. So schöne Sentimentalitäten bekommt sie nicht von jedem. Maria antwortete: Ich werde dich bis zu meinem letzten Atemzug lieben. Dieses Recht kann mir keiner nehmen. Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Folge 3: Maria Barlow. Mit Katja Bürkle als Angela Steidele, Bettina Hoppe als Anne Lister und Kathleen Gavlich als Maria Barlow. In weiteren Rollen: Rebecca Birch, Altine Emini, Helge Heinold, Marie-Paulina Schendl, Pirmin Sedlmeier und Andrea Wolf. Musik: Hans-Peter Kuhn. Gesang: Anna Clementi. Dramaturgie: Cordula Huth. Besetzung: Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik: Ursula Potyra, Melanie Inden, Julia Kümmel und Bodo Pasternak. Regieassistenz: Aaron Klebauer und Oliver Martin. Hörspielbearbeitung und Regie: Luise Vogt. Produktion: Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion: Cordula Huth.